Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Präsentiert von 123 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 123 Autoteile. In Dülmen, Lennartstraße 11. Alone. Qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zic ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini. So angesehen, hab viel zu oft versucht uns zu verstehen. Die Augen treffen sich, der Wein ist schon halb leer. Oh, ich weiß ganz genau, was du grad denkst. Der Zug ist abgefahren, die Zeit verschenkt. Fühlt sich so richtig an, doch ist so falsch. Immer wenn es Zeit wär zu gehen, vergess ich, was mal war und bleibe stehen. Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. Herz über Kopf. Der Raum ist schon halb leer. Haben uns so oft gesagt, es geht nicht mehr. Es war am Anfang schwer, doch jetzt viel mehr. Musik ist aus und du kommst immer näher. Immer wenn es Zeit wird zu gehen, verpasse ich den Moment und bleib stehen. Das Herz sagt bleib. Herz über Kopf. Herz über Kopf. Last night in my dreams, all the machines had been disconnected. Time was thrown out the window, and all of my friends had been disaffected. Now I'm searching for trust in a city of rust, a city of vampires. Tonight, Elvis is dead, and everyone's spread. Love is a satire. And now I know my heart is a ghost town. Makusa, Mama Go, Mama Sa, Mama Makusa. Go, Mama Sa, Mama Makusa, Mama Go, Mama Sa, Mama Makusa, Mama Go, Mama Sa, Mama Makusa, Mama Go, Mama Sa, Mama Makusa. Money. Mama Go, Mama Sa, Mama Makusa. Money. Tantalize.

Mehr Hits, mehr Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Straßen aus Gold sind wir gefolgt. Nichts ist zu weit. Alles passiert und jetzt sind wir hier. Leuchten zu zweit. Alles laut, alles grell. Die Sonne brennt und macht uns hell. Wach, völlig losgelöst. Reißen die Wolken auf. Ich und du, wir machen den Himmel blau. Hier kommen wir und uns hält niemand auf. Ich und du. Stratosphärensprung voller Zoom auf uns. Wir tanzen schwerelos. Alle schweben im Raum, der Beat wie im Traum. Was wir brauchen, ist dieser Moment, wo alles beginnt, wenn wir im Sound abtauchen. Alles laut, alles grell, die Sonne brennt und macht uns hell, wach, völlig losgelöst. Ich und du, wir reißen die Wolken auf. Machen den Himmel blau. Hier kommen wir und uns hält niemand auf. Ich und du. Stratosphärensprung voller Zoom auf uns. Wir tanzen schwerelos. Alle schweben im Raum, der Beat wie im Traum. Ich und du. Stratosphärensprung voller Zoom auf uns.

with all your mindfulness will only get you so far, I guess. Someday we'll all be gone, and so will all the waterfall of regrets. We don't want no holding back in here. Ain't nobody singing off their chair. We don't have to be like no one says. Come on, let your feet go to the rest. Just like back in 1994.